Fritz, ey, ich habe keinen Stuhl mehr. Meine Beine sind tot. Ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall komplett geschafft. Ey, du bist der Hammer, Junge. Mit geil. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich will.